Und als ich sagte Bielefeld, sagten sie, ja, Bielefeld existiert doch gar nicht. Und ich hatte zuvor, ehrlich gesagt, noch nie von dieser Verschwörungstheorie gehört. Contrabanda FM 91.4, your local radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us. Listen to us. Podcasts on the internet. www.contrabanda.org. 20 years of freedom on the airwaves. Listen to us. Listen to us. Aquí comienza Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. En Contrabanda FM 91.4. Niemandsland. Morgen, hier ist wieder Niemandsland, hier ist wieder Contrabanda FM auf 91.4. Wir senden wie immer direkt von hier, von der Plaza Real im Herzen Barcelonas. Ein schöner sonniger Samstagmorgen. Vor dem Studiofenster wirft die Sonne einen hellen Schatten oder einen hellen Lichtfleck an die Wand. Das ist sehr schön anzusehen. Mit im Studio Victoria, hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's? Heute geht's mir wieder gut, ja. Ich habe mich erholt. Du warst letzte Woche leider nicht hier, du warst krank. Ja, genau. Ich habe euch dann wieder vom Bett aus verfolgt. Ja. Ja, aber war auch schön, eure Sendung anzuhören im Radio. Das freut mich. Du kannst dir das Mikro ruhig ein bisschen runter tun, dann bist du vielleicht ein bisschen bequemer. Dann kannst ja, du dich ein bisschen... so ist super, genau. Gut, wir haben heute eine Menge auf dem Programm. Du hast, glaube ich, zwei Themen heute mitgebracht, ne? Genau, einmal geht es um die Bielefeld-Verschwörung. Die möchte ich ein bisschen aufklären. Gut. Und dann auch Dalia Lavi, eine israelische Filmschauspielerin und Sängerin. Schlager. Aus den 60ern. Dalia Lavi war natürlich eine der exotischen Schlagerstars meiner Kindheit, zumindest einer natürlich nicht. Und das ist schön. Jo, dann haben wir natürlich jede Menge Aktuelles. Es ist Wahlsonntag morgen in Katalonien. Dann ist der internationale Tag gegen die Gewalt gegen Frauen. Der ist auch morgen, für morgen ausgerufen, für den 25. November 2012. Wir haben auch interessante Informationen über Kriegseinsätze der Bundeswehr. Ein neuer Kriegseinsatz ist geplant. Gift in den Klamotten. Und wir haben einen kleinen Beitrag zum Tode des großen russischen Science-Fiction-Autors Boris Strugatsky. Willkommen im Niemandsland. Jörg Fauser, Herbstgedicht. Der Himmel war schmutzig, aber nach der Grenze hört es auf zu schneien. Irgendwo in Lothringen hielt das Auto an und ich stieg aus und ließ mein Wasser ab. In dieser fetten Erde waren sie krepiert. Unsere Vorväter, unsere Väter, unsere Dichter, unsere Helden. Hier hatten sie ihre Lieder gesungen, hier ihren Hölderlin gelesen. Hier waren sie geschlachtet worden und hatten geschlachtet. Hier kommen wir her. Auch wir führen unsere Kriege. Auch wir liefern uns Materialschlachten. Und Deutsch sein heißt noch immer eine Sache um ihrer selbst willen tun. Männer gegen Männer, Frauen gegen Männer, jeder gegen sich, die Geschichte gegen alle. Wo war Gott, als Christus starb? Nur Generäle überleben die Kriege, nur die Staaten leben von den Triumphen der Gewalt. Es schneite nicht, aber der Wind war kalt, und als die Sonne sank über den Wäldern bei Verdun, schwärmte ein Krähenzug aus nach Osten. Es war einmal ein Mädchen namens Sophia, die Eltern aus Zimbabwe waren seit Jahren hier. Als drittes von vier Kindern wurde sie in Deutschland geboren. Die Familie war integriert, so nennt man's wohl. Die Kinder gingen zur Schule, alles ganz normal, bis zu jenem einen Tag, da wurden sie vor ihr. Die weite Welt vor der Tür. So leicht schien jeder Augenblick und die Zeit verging langsamen Schritt. Nach den Sommerferien waren die Kinder plötzlich weg, getrennt von ihren Eltern in den Flieger gesetzt. Kein Mensch konnte es verstehen, was war da nur geschehen? Morgens um 2:30 es läutet an der Tür. Beamte von der Polizei, sie waren zu viert. Fürs Packen blieb gar keine Zeit, jeder nur eine Habseligkeit. Die Eltern blieben da, der Vater schwer krank war. Er konnte nicht mehr fliegen, er hatte einen Herzinfarkt. Die Kosten für die Abschiebung der Kinder soll er nun tragen. Was wird nun aus ihr? Das Glück hält nicht an ihrer Tür. So schwer nun jeder Augenblick und die Zeit vergeht, langsamer Schritt. Wirst du mit mir gehen, wenn mein Weg ins Dunkel führt? Willst du mit mir gehen, wenn mein Tag schon Nachtwind spürt? Wenn ich nicht mehr Vagabund sein will, baust du mein Haus und ruhst du mit mir vom Leben aus. Willst du mit mir gehen? Ja, diese wunderschöne, feminine, raue Stimme gehört niemand anderem als Frau Dalia Lavi. Genau. Dalia Lavi heißt eigentlich Dalia Levenbuch und ist am 12. Oktober 1942 in Shavai Zion, Völkerbundsmandat für Palästina, geboren. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sie ist eine israelische Filmschauspielerin und Sängerin, Tochter einer deutschen Mutter und eines russischen Vaters. Sie hat damals ein Stipendium zur Ausbildung als Tänzerin an der Königlichen Oper in Stockholm bekommen, musste dies allerdings aufgrund von Kreislaufproblemen und des Todes ihres Vaters nach 4 Jahren schon abbrechen, diese Ausbildung. Ende der 50er Jahre absolvierte sie ihren Wehrdienst in der israelischen Armee. 1960 hatte sie ihre erste Hauptrolle in dem deutsch-israelischen Film Brennender Sand. Später heiratete sie einen Franzosen und kam somit nach Paris, wo sie mit Erfolg in mehreren französischen Kinofilmen spielte. Dalia Lavi ist ein großes Sprachtalent. Sie spricht nämlich neben ihrer Muttersprache Hebräisch zusätzlich noch Englisch, Schwedisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Russisch. Oho. Über 10 Jahre lang wirkte sie in zahlreichen internationalen Filmproduktionen in Europa und Hollywood mit, war aber als Schauspielerin, hatte sie nie den besonders großen Durchbruch. Also konzentrieren wir uns mal mehr auf ihre Musikkarriere, die 1969 begann. Wie wir gerade schon gehört haben, hat sie ja eine sehr rauchig markante Stimme und das ist das, was sie, glaube ich, besonders ausmacht. Ihre erste veröffentlichte Single im Jahr 1970 war das Liebeslied jener Sommernacht. Und diese Single wurde ein Hit. Ja, das passt ja richtig in die Zeit, ne? Genau. Nachkriegszeit. Ja. Optimismus, Liebeslied. Mein Gott, wie romantisch. Wunderschön. Ja, es war ja dann auch genau deine Zeit, ne? Also kennst du das Lied? Ja, klar. Als ich Kind war, haben wir die im Radio sehr viel gehört. Ja. Und die Eltern von Freunden hatten auch Platten von ihr. Und dann haben wir uns von ihr natürlich verabschiedet, als wir so 13, 14, 15 waren und dann die Rockmusik zu uns kam. Rolling Stones und alles, was das bedeutete. Und dann hat man sich so langsam von diesen Schlagersängerinnen verabschiedet. Die haben wir dann zumindest nicht mehr bewusst gehört, sondern mehr so mitgekriegt, wenn sie mal im Radio liefen. Ja. Am Samstag gab es immer die Radio Luxemburg Hitparade und da war die dann auch immer vertreten mit irgendeinem Lied, jahrelang. Ah ja, genau. Wobei man halt eben auch sagt, dass sie besonders das Publikum im deutschsprachigen Raum überzeugte, weil sie eben sich von diesem damaligen Schlager einerlei deutlich absetzte und dass sie halt mit ihrem eigenwilligen und gut vorbereiteten Interpretationen anspruchsvoller Popsongs sehr angesprochen hat. Und es handelte sich bei ihren großen musikalischen Erfolgen überwiegend um deutschsprachige Coverversionen von englischen Songs. Und ja, in Verbindung mit ihren dunklen Timbre, sagt man, oftmals in Deutschland weitaus erfolgreicher als die Originalversionen. Das Lied Oh, wann kommst du schaffte es 1970-71 bis auf Platz 4 der deutschen Singlecharts. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht mal im Hintergrund hören können. Ja, ich leg's jetzt auf. Ich hab's hier gerade. Moment, ich hol's rein. Genau. Ja, und wenn ich noch dazu sagen kann, das Tolle war natürlich an der Dalia Lavi, ist, sie hatte Lieder, die haben neue Töne angeschlagen, die hatten mehr so Chanson-Charakter, ähnlich ein bisschen wie die Knef. Ja. Das waren nicht irgendwelche dummen Schlager la la la la la la Lieder, sondern die hatten schon ein gewisses Niveau, auch genau. Textlich. Zum Beispiel, wäre ich ein Buch zum Lesen, würdest du mein Leser sein. Und solche Töne hatte man bis dahin im deutschen Schlager noch nicht gehört. zumindest nicht in der Lücke, die nach dem Krieg herrschte. In den 20er und 30er Jahren gab es natürlich auch pfiffige Schlager in Deutschland. Die ganzen Uferschlager, die hatten natürlich auch zum Teil Pfiff und Wortwitz. Ja. Ja, und das Tolle ist halt eben auch bei Dalia Lavi, dass sie auf Deutsch, Französisch, Englisch, Hebräisch, Italienisch und Spanisch sang. Nun, in Mitte der 70er Jahre ließ der Erfolg von Lavis Platten leider etwas nach. Und sie hat dann aber nach einigen Jahren Pause 1981 ihre Karriere fortgesetzt mit der Single Flüster. Und dann hat sie mit neuem Look und einem Vertrag bei der EMI die Erfolgskurve wieder deutlich hochgesetzt, oder beziehungsweise die Erfolgskurve ging wieder nach oben. Mit Ich wollte nur mal mit dir reden, I just called to say I love you von Stevie Wonder, gelang Lavi 1985 nach 8 Jahren wieder ein Hit in den deutschen Charts. Damals belegte sie Platz 59. Noch 1985 nahm Lavi für Ralf Siegels Plattenfirma Jupiter Records die Single Wir sind gebrannte Kinder auf. Sie hatte sich dann aber später, ich glaube so ja in den 90er Jahren, zurückgezogen und lebt seitdem mit ihrem 4. Ehemann in North Carolina. Sie ist Mutter von 4 Kindern und ihr Sohn aus 2. Ehe strebt ebenfalls seit Mitte der 80er Jahre eine Gesangskarriere an. 2008, 2009 hatte sie dann ihr Comeback und gleichzeitig auch ihren Abschied. Also da verabschiedete sie sich dann vom Publikum. Im Oktober 2008 veröffentlichte sie noch die CD C'est la vie, so ist das Leben. Und mit diesem von Dieter Feik produzierten Album wollte sie sich eben von ihrem Publikum verabschieden. Persönliche Favoriten waren Israel oder Mutter Erde weint. Also man sieht ja schon an den Titeln, dass es sich dabei den Texten auch eben nicht um irgendwelche Liebesschlager genau handelt. Ja. Ende Februar 2009 startete Lavi dann eine erfolgreiche Abschiedstournee, die sie durch 12 deutsche Städte führte. Und im Herbst 2009 wurde ein Live-Mitschnitt ihres Konzertes in der Alten Oper in Frankfurt am Main als DVD veröffentlicht. Ihren letzten Auftritt hatte sie, am 12. November 2011 in der ZDF-Sendung Willkommen bei Carmen Nebel. Gut, hören wir das Lied Von dir krieg ich nie genug. Dalia Lavi. Du kamst so wie ein Sturm über mich, unerwartet und wild. Und hast vieles in mir, was verloren schien, einfach kurzerhand neu ans Licht gespült. Ich hab wieder gelernt, wie man liebt, andere Menschen und sich, wo das Lachen beginnt und das Träume sind und das nur durch dich, alles nur durch dich. Odalia Lavi. Schlagerstar. So präsentierte sie den gehobenen Schlager 60er und 70er Jahre. Toll, vielen Dank für dieses Porträt, Victoria. Gerne. Morgen am 25. November ist der internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Die Emma schreibt dazu auf ihrer Homepage heute, 25. November, schlechte Nachrichten zum Antigewalttag. Kurz vor dem internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen, an dem tausende Frauen zahlreiche Aktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz organisieren, erreichten die Emma-Redaktion folgende Pressemitteilung. Erstens. Der Bericht der Bundesregierung zur Lage der Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen konstatiert erhebliche Versorgungslücken. 9000 Frauen und ihre Kinder müssen jährlich wegen fehlender Plätze abgewiesen werden. Zweitens, der Start des bundesweiten Hilfetelefons, das unter dem Dach des Bundesfrauenministeriums Gewaltopfern ab dem 1. Januar Hilfe bieten sollte, ist auf Frühjahr 2013 verschoben. Drittens, die Bundestagsfraktion der Grünen ist hocherfreut darüber, dass der Bundesrat die Reform der Sicherungsverwahrung nicht durch die Anrufung des Vermittlungsausschusses behindert. Der rechtspolitische Sprecher der Fraktion, Jerzy Montag, begrüßt, dass die Sicherungsverwahrung auf eine möglichst baldige Freilassung der Täter auszurichten ist. Schöne Antigewalt. Schönen Antigewalttag noch. Das wünscht die Emma. Auch hier in Spanien und in Barcelona wird zu diesem Tag von vielen Frauenorganisationen aufgerufen, gegen die Gewalt gegen Frauen zu protestieren. Wir haben hier einen Aufkleber von der Gewerkschaft, der CGT, und auch die rufen auf, sich zu engagieren gegen die Gewalt gegen Frauen. Dying now for freedom time, yeah. The people are crying out, it's freedom time. Cause the people are dying now for freedom time. Draußen ist Aufruhr, Orient bis Occident. Nimmt sich Land um Land, Kontinent um Kontinent. Während Al-Jazeera, NTV und Foxes bringen. Lass ich hier Scott Heron aus meinen Boxen klingen. Vom Tahir zum Plaza del Sol. Auf dem Syntagmas an die Massen Parolen. Und es werden immer mehr und sie haben keine Wahl. Schreien, was ist Freiheit, die politisch ist und nicht sozial. Und wo die Zukunft, die verschüttet geht unter Schuldenbergen. Die sie nicht schultern werden und nur an die Jungen vererben. Irgendwann lässt sich das Dunkel nicht mehr bunt einfärben. Irgendwann lässt sich, wer unten ist, nicht länger unterwerfen. Und in fernen Straßen blüht die Jasmin. Ich mach das Fenster zu im kühlen Berlin. Denn der Frühling kommt hier immer erst spät an. Vielleicht, wenn sich im Süden mal die Winde gedreht haben. People are crying now, it's freedom time. People are dying now for freedom time, yeah. People are crying now, it's freedom time. People are dying now for freedom time, yeah. Ihr tote Mann-Gesicht, fliehen sie nach Italien. Unser Klima wandelt sich wie Frühling in Arabien. Erdbeben, Taifune, nukleare Supergaus. Anschläge, Börsencrash, jeden Tag vor unseren Augen. Die Medien lenken, was wir Menschen denken. Was wir Beachtung schenken und auf was wir uns beschränken. Sie wollen nicht unterhalten, sie wollen es unten halten. Der Wiede Imperer herrschen ist die Kunst des Spalten. Doch in fernen Straßen blüht der Jasmin. Ich mach das Fenster zu im kühlen Berlin. Denn der Frühling kommt hier immer erst spät an. Vielleicht, wenn sich im Süden mal die Winde gedreht haben. People are crying now, it's freedom time. People are dying now for freedom time. People are crying now, it's freedom time. Well, it's freedom time. The people are dying now for freedom time. My people, just one of a kind. I'm looking out my window, carrying melodies of spring, while a new sun is shining. Everyone's starts within. It's time my people sing. Und ich sitz am Küchentisch im kalten Berlin mit nem Block und nem Stift und kann dem Alltag entfliehen. Und niemand klopft an die Tür, kommt noch niemand vollziehen. Bilder ziehen vorbei wie Gil Scott Heron's Melodien. People are crying out, it's freedom time. It's 2:12. People are dying now for freedom time. Yeah. The people are crying out, it's freedom time. 'Cause the people are dying now for freedom time. Everyone. Dieses, wir reden vom Kopftuch, das alle Haare verbirgt, ja, weil es heißt, die Haare zu sehen sei sündig, und wenn ein Mann die Haare einer Frau sieht, stürzt er sich völlig enthemmt auf sie, ja. Dass das nicht immer der Fall ist, sehen wir jetzt an uns beiden. Das war ein kleiner spaßhafter Beitrag. Frau Alice Schwarzer hat da ihr Statement über das islamistische Kopftuch abgegeben. Und das war in einer Humorsendung des NDR. Ja, guten Morgen, Werner. Hallo. Guten Morgen. Wann hat sie denn das gesagt, diesen letzten Satz da? Weil ich kenne die ja nur von früher, so aus den 70er Jahren. Aber vielleicht hätte sie diesen Spaß damals nicht gemacht. Ne? Das ist vom 30.09.2012. Ah ja, sie hat sich also auch weiterentwickelt. Ja, Alice Schwarzer hat ja ein Problem, das muss man leider sagen. Sie schreibt für die Bild-Zeitung und das nehmen hier viele Leute krumm. Die Bild-Zeitung ist ja ein Zuhälterblatt, wo die Zuhälter in Deutschland ihre Ware anpreisen. Das heißt, junge Mädchen, die unter Zwang zum größten Teil zur Prostitution gezwungen werden, in so einem Zuhälterblatt schreibt Alice Schwarzer, und jetzt sind wir beim Thema Widersprüche in unserem ganzen System, ihre doch klugen, muss man sagen, ihre klugen Artikel, ihre feministisch klugen Artikel. Sowas Verrücktes gibt es halt. Ja, aber ich finde es gut, dass du zum Thema 25. November gleich diesen Tag gegen die Gewalt gegen Frauen was gesagt hast, weil ich finde es wirklich auch sehr viel wichtiger als es die andere Geschichte, die auch morgen stattfindet, wenn wir jetzt durch die Straßen gehen würden hier und die Leute auf der Straße fragen, was assoziierst du mit dem 25. November, da würde kein Schwein sagen, diesen internationalen Kampftag gegen die Gewalt gegen Frauen, sondern ja klar, doch, die Wahlen, und das also auch morgen. Aber gut, stinklangweilig für mich dieses Thema, weil kennt man ja, ne? Ich glaube, man kann wählen bis 8 Uhr und dann gibt's die ersten Umfragen a pie de la urna, da werden dann die Leute direkt mit dem Mikro gefragt, wenn sie vom Wahllokal rauskommen, was hast du gerade gewählt? Und wenn man auch schon Erfahrung hat damit, wie viel dann lügen oder gar nichts sagen und wie viel die Wahrheit sagen, wird es dann ganz schnell hochgerechnet und dann die ersten Voraussagen über den Ausgang werden dann so um 9 Uhr vorliegen. Und was da aber das Resultat sein wird, ist auch schon klar. Ne? Alle werden sagen, alle, wir haben gewonnen. Ja? Also sogar wahrscheinlich die Partido Socialista de Catalunya, die werden mehr verlieren als jede andere Partei. Also die sind dabei, in die Bedeutungslosigkeit abzusinken. Und aber selbst die werden noch sagen, wir haben wesentlich weniger Stimmen verloren, als wir angenommen hatten. Also so ist das immer bei jeder Wahl. Und also deshalb das einzig wichtige Resultat am morgigen Sonntag wird sein, wie hat Levante gegen Barça gespielt, und da wird das Endergebnis dann feststehen, so gegen 22.45 Uhr. Das Problem ist natürlich hier in Katalonien im Moment, dass die Menschen praktisch vor die Entscheidung gestellt werden, Unabhängigkeit oder eben gar keine Wahl. Und die Leute, die jetzt auf diesen Leim gehen, die denken natürlich, hurra, jetzt kriegen wir die Unabhängigkeit. Was sie aber bekommen, ist einfach einen Herrenwechsel. Es ist wie auf dem Gutshof, wenn der Gutsherr wechselt, dann bleibt das Gesinde trotzdem immer das Gesinde. Artur Mas wird der neue Gutsherr sein, zumindest der Gutsherr, der Verwalter. Die Gutsherren sitzen ja woanders, die Gutsherren sitzen in Washington oder in der Wall Street oder in der Deutschen Bank. Aber er wird der Verwalter werden, der neue Verwalter. Er kann dann über das ganze Geld verfügen. Und es ist bekannt, dass die CiU, seine Partei, die konservativen Nationalisten, ein unglaublich ehrgeiziges, für sie ehrgeiziges Privatisierungsprogramm vorhaben. Sie und ihre Freunde wollen sich den ganzen Kuchen des öffentlichen Gesundheitssystems aufteilen. Erstmal privatisieren, dann verteuern. Und dann natürlich in Scheibchen an die internationalen Hedgefonds verscherbeln. Dieser Prozess passiert im Moment schon. Und was dabei rauskommt, das kann man sich ausrechnen. Gebrochener Arm, $20.000, wie in den USA. Solche Geschichten werden in 5, 6, 7, 8 Jahren hier in Katalonien stattfinden, meine Damen und Herren. Da können Sie Gift drauf nehmen. Da können Sie einen Bankier drauf werfen, der fällt immer auf Ihr Geld. Wie Tucholsky gesagt hat. Wenn du Gift nimmst, dann hast du die Probleme nicht mehr. Ne? Oder du hast die Probleme, du musst schnell den Magen auspumpen, 700 Euro. Einmal Magen auspumpen, dem Mann geht's nicht schlecht, 700 Euro. Wie in den USA. Und wir haben hier kein Kanada, wo wir mal schnell rüberfahren können. Wie, ja, Michael Moore, das in seinem Film Sicko so schön gezeigt hat. Ja, wir sind jetzt natürlich beim Thema Independentismo. Die Leute, und ich kann meinen Eindruck hier mal kurz schildern, auch in dem katalanischen, doch recht katalanischen Granollers, wo ich arbeite. Übrigens, hier haben wir Mas, Moment. No ens facin els discursos de que la seva posició és l'hegemònica en el país. Wo ich arbeite, ist natürlich die Situation so, dass Leute, von denen ich es auch nie gedacht habe, die laufen dem Pfeifer, dem Flöter jetzt hinterher. Die wählen wirklich CiU. Viele Leute, die vielleicht vor 5, 6 Jahren noch ERC oder sowas gewählt haben, die wählen jetzt direkt CiU, weil sie denken, gut, der Mann ist reich, der Mann hat Einfluss, wir wollen ein freies, unabhängiges Katalonien, wir wollen einen eigenen Staat. Dieser Typ garantiert uns eben doch eher ein unabhängiges Katalonien als irgendwelche kleinen linken Minderheitsparteien. Und deshalb rennen die Leute dem scharenweise hinterher. Den ganzen Wahlkampf auf dieses Thema zu konzentrieren, ist natürlich auch ein, in meinen Augen zumindest, wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, ein demagogischer Schachzug. Man lenkt von allem ab, was auf die Menschen wirklich bedeutungsvoll zukommt. Auf die Leute kommt zu, dass sie bald, wie gesagt, ihre Krankenversicherung nicht mehr bezahlen können, dass sie bald keine vernünftigen Lehrer mehr haben, dass sie Privatschulen haben, wo sie teuer für bezahlen müssen, dass alles privatisiert wird. In Madrid wird schon die Justiz privatisiert. Man muss jetzt für Knöllchen, wenn man da Widerspruch einlegt, muss man erstmal bezahlen, abdrücken für einen juristischen Service, den praktisch jeder Staat seinen Bürgern garantiert, wollen diese Herrschaften jetzt abkassieren und abkassieren und abkassieren. Es ist nicht zu fassen. Es verstößt auch gegen die Verfassung und gegen jede zivile, wie soll man sagen, Konstitution. Es ist eigentlich die Auflösung des Zivilstaates hin zu einer Diktatur, zu einer brutalen Diktatur des Kapitals. oder des Kapitals, wie soll man das nennen? Es ist dieser Ritzenkapitalismus, der in jede Ritze des öffentlichen Lebens dringt. Irgendwann werden sie uns noch dafür kassieren, wenn du den Bürgersteig überquerst. Dann musst du irgendwo abstempeln, damit du über die Straße gehen kannst. Ich sage immer lieber Kapitalisten statt Kapital, weil es geht ja gar nicht, das Kapital irgendwie abstrakt zu bekämpfen, ja? Oder den Kapitalismus zu bekämpfen. Wir müssen uns immer an die einzelnen Personen wenden, die dahinter stecken, ne? Die den Profit daraus ziehen. Die haben immer Name und Familienname. Und die müssen wir dingfest machen. Ja? Man kann auch, das gleiche Problem ist, ne? Die Banken, ne? Machen uns fertig. Ja, das kann man zwar sagen, aber exakter wäre gesagt, die Bankiers bzw. die Aktionisten, die Aktionäre, die Exekutivos, die Manager, immer Pferd und Reiter nennen, finde ich eigentlich besser. Ja gut, aber also genau das ist das Problem, dass jetzt eben abgelenkt werden soll von den eigentlichen Sachen. Und dann wird diese Sache hochgekocht mit diesem Nationalismus, Spanier gegen Katalanen und Katalanen gegen Spanier. Und also ich bin auch für die Unabhängigkeit, aber ich bin zum Beispiel für die Unabhängigkeit von Arbeitgebern, die mich auf die Straße schmeißen können, die mir den Lohn kürzen können. Ja? Und es ist mir völlig egal, ob das jetzt ein spanischer oder ein katalanischer Unternehmer ist. Das ist das Problem. Oder genauso, mir ist egal, ob mich ein katalanischer oder ein spanischer Hausbesitzer oder Wohnungsbesitzer rausschmeißt. Oder Bischof vergewaltigt. Ja, als genau. Kind. Oder ich will als Bürger in Ruhe leben und will nicht von Polizisten verprügelt werden. Ja? Also die Schläge, die der Mosso des Squadron, Polizist von hier, draufhaut, die tun genauso weh wie die von einem Policía Nacional in Restspanien. Ne? Also ich finde es eine völlig hirnrissige Frage. Ja, wie wir gesagt haben, dieses Beispiel mit dem Gutsherrn, das ist doch wohl das Adäquateste zu dieser ganzen Geschichte. Der, ja. Nur sind wir dann vielleicht nicht Maß der Gutsherr und wir das Gesinde, sondern das Gesindel wahrscheinlich. Das Gesindel. So sehen die uns nämlich. Ja, es geht eigentlich darum, was passieren soll. Der spanische Staat müsste eigentlich, sobald Arturo Mas ein Referendum ausruft, offiziell, müsste Madrid ein Kommando schicken und müsste die ganze CIO-Führung und die Generalitat verhaften, nach Madrid bringen und vor ein Tribunal bringen. Ob die das machen werden, ist eine andere Frage. Was aber nun sehr pikant ist, ist, ein gewisser Herr Tejeros hat sich gemeldet. Wer erinnert sich noch an diesen fürchterlichen Putschisten, diesen faschistischen Franco-Anhänger, der versucht hat, die junge Demokratie wegzuputschen? Und dieser Mann hat sich also gemeldet, der wurde gnädig aus dem Gefängnis gelassen. Ich glaube, der züchtet irgendwo Rosen auf Mallorca in einem Anwesen. Ja, der hat natürlich Knete, der hat natürlich Geld. Man hat ihm nicht seine zivilen Rechte aberkannt, der kann wahrscheinlich sogar wählen, was mich erstaunt. Aber wir wissen ja, wie mit rechten Putschisten umgegangen wird in diesem Land. Die sind für die rechten Volkshelden. Und diese Leute können sich jetzt äußern. Dieser Mann darf das Maul aufreißen und spricht von einer Sedition. Das heißt von einem, wie könnte man das übersetzen? Sedition ist eigentlich eine Abspaltung. Ja? Er spricht von einer Abspaltung. Aufstand. Von einem Aufstand, den man mit militärischen Mitteln bekämpfen muss. Ausgerechnet er, der praktisch die Demokratie abschaffen wollte, mit Pistolenschüssen im spanischen Parlament. Dieses Geschmeiß, dieses rechtsradikale Geschmeiß aus den Mottenkisten des Faschismus, meldet sich jetzt zurück und versucht natürlich in die Debatte einzugreifen, hat aber keine Ahnung, welchen Bärendienst er seinem Herrn Rajoy und seinen Gesinnungsgenossen damit erweist, weil die Katalanen, die versteifen sich natürlich jetzt noch mehr auf ihre Unabhängigkeit und jetzt werden, tippe ich mal, sogar Leute wählen und für die Unabhängigkeit wählen, die bisher noch gar nicht dran gedacht haben. Das hat man diesem Vollidioten zu verdanken, diesem rechtsradikalen Herrn. Der Linksaktivist Quim Arrufat aus Vilanova i la Geltrú bei Barcelona kritisiert in einer Videobotschaft das Finanzsystem und die Rolle der deutschen Regierung im Rahmen der Schuldenkrise. Nicht nach Merkels Pfeife tanzen. Während sich spanische, katalanische und deutsche Banken Millionen Euro in die eigenen Taschen gewirtschaftet haben, müssen die Menschen in Katalonien jetzt einen brutalen Sozialkahlschlag hinnehmen. Spanische und deutsche Banken hätten, so Arrufat, mit ihren Immobilienspekulationen das Land zerstört und die aktuelle Krise mit ausgelöst. So der Kommunalpolitiker der Wahlplattform CUP, C-U-P, Alternative Esquerres. Die derzeit in Europa vorherrschende Art des kapitalistischen Wirtschaftens hätte in seinem Land eine korrupte politische Klasse hervorgebracht, welche die Institutionen als Werkzeug zur persönlichen Bereicherung benutze. In der Botschaft heißt es, Zitat, sehr geehrte Frau Merkel, das Problem ist ihr und unser Finanzsystem, das keine Grenze kennt, keinen Sinn macht. Wir Katalanen sind ein Volk in Südeuropa zwischen Spanien und Frankreich. Wir haben eine eigene Sprache und Kultur und werden unseren eigenen Weg gehen, ob sie uns lassen oder auch nicht. Die Wahlplattform CUP ist ein Zusammenschluss von kommunalen offenen Listen der linken katalanischen Unabhängigkeitsbewegung. CUP-Listen sind insbesondere in ländlichen Regionen Kataloniens stark vertreten und erreichen in ihren Hochburgen bis zu 20% der Wählerstimmen. Am morgigen Sonntag tritt die CUP erstmalig bei Wahlen zum Regionalparlament von Katalonien an. Da hätten wir also einen Versuch einer neuen Linken, beides zu haben, sowohl diesen Independentismo, auf den Zug natürlich auch mit aufzuspringen, aber auch gleichzeitig eine Systemkritik, was die anderen Parteien nicht haben, zum Beispiel die klassischen katalanistischen Parteien, die rechtsbourgeoisen CiU, die natürlich nicht, das ist die Gutsherrenpartei, und dann die Krümel vom Tisch des Gutsherren Aufesser, das sind die ERC, das ist die Esquerra Republicana, die verkommen eigentlich immer mehr zu einer, sagen wir mal, Königmacherpartei. Die werden wahrscheinlich eine Koalition machen mit dem Gutsherrn und seinen Leuten. Die CUP versucht da ein Gegengewicht zu sein. Die wollen beides. Die wollen also auch die Unabhängigkeit, aber gleichzeitig auch eine linke Politik. Ja, also gut, wenn man mich mit der Pistole auf der Brust zwingen würde zu wählen, dann würde ich vielleicht auch diese CUP da wählen oder diese links-grüne Koalition da oder sowas. Nur weil die eben gerade versuchen, beides zu vereinen, ne? Links sein, sozialistisch irgendwie zu sein und auf der anderen Seite auch diese Unabhängigkeitsgeschichte im Kopf haben, glaube ich, die Erfahrung zeigt, wenn die Interessen dann aufeinandertreffen, diese Art von Parteien oder jede Partei eigentlich, die das nicht von vornherein abschreibt, entscheidet sich dann immer eher für den nationalen Aspekt und gibt Position auf wichtige Promoció econòmica és una assignatura pendent de l'actual govern tripartit, això reconeixen tots els partits. En tot cas, des de la CUP tenim diferents propostes basades en considerar Vilanova Die CUP versucht natürlich auch so etwas zu sein wie die Abertzale-Parteien im Baskenland. Die CUP hat ähnliche Ideen, ähnliche abertzale Ideen wie die linksnationalistischen Basken. Berufen sich auch auf die Ortegi-Partei und versuchen hier in Katalonien ungefähr das zu sein, was im Baskenland die Linken sind. Man schätzt nicht wert, was man hat. Und bis man merkt, was man hatte, ist die weg, die man mag. Ach ja, ich Ich glaub, mit Worten war ich immer ganz gut. Doch auch für mich gilt, was ich sag, ist nicht gleich das, was ich tu. Hör zu. Immer meint man, dass das Gras woanders grüner sei. Und warum kann man denn im Nachhinein erst klüger sein? Wünscht für Beziehung gibt's einen Führerschein. Punkte in Bad Liebenau, wenn Unfall mit der Liebe baut. Ich hab nie geglaubt, dass wir's einfach hätten. Das Leben kommt nicht mit einem Beipackzettel. Manche Wogen lassen sich nicht einfach glätten. Das heißt, Wärme entsteht an Reibungsflächen. Und es ist nie vorbei, bis es vorbei ist. Du hast mein Versprechen. Die Welt ist groß da draußen, Baby. Und ich hab schon überall gesucht. Und dann komm ich nach Hause, Baby. Und merk, alles, was ich am Ende such, bist du. Schönes Panama. Oft merkt man erst, wenn man woanders war, was man aneinander hat. Und ich war in Sansibar, in Tokio, ich war in New York, ich war an so vielen Orten und immer wollte ich nur fort und immer hab ich gesucht und nie wusste ich wonach und immer musste ich weiter, denn wer still steht, denkt nach. Das ist Fluch und Segen unserer Generation. Wir suchen nach Liebe und rennen davon, wenn sie dann kommt, doch. Was ist Freiheit, wenn du alleine feierst? Und welchen Wert hat Liebe, die nicht wert wie Familie? Man kann nicht immer fliegen, wir sind nicht schwindelfrei. Doch bevor es nochmal im Brunnen fällt, bringen wir dem Kind Schwimmen bei. Die Welt ist groß da draußen, Baby. Und ich hab schon überall gesucht. Wir haben Gutes, wir haben Schlechtes gesehen. Von einem ins nächste Extrem. Das Beste vom Leben und Nächte voll Tränen. Glück und Pech strehen, zwei verletzte Seelen. Doch das konnte uns eins nicht wegnehmen. Man wächst am Problem, ja. Wir stehen immer noch und stärker denn je. Die Täler durchschritten, die Berge versetzt. Was lehrt ein das Leben? Vielleicht kann man nicht immer gewinnen. Doch wie man verliert, kann jeder selber bestimmen. Ich sing. Die Welt ist groß da draußen, Baby. Und ich hab schon überall gesucht. Und dann komm ich nach Hause, Baby. Und merk, alles, was ich am Ende such, bist du. Niemandsland 91.4 FM bei Contrabanda. Es ist Samstag, der 24. November 2012. Alle diejenigen, die jetzt erst aus den Federn gekrochen kommen, guten Morgen, buenos dias, bon dia, good morning, bonjour, willkommen. in unserem Programm. Wir sind schon eine knappe Stunde hier auf Sendung. Wir haben schon einiges ausgebreitet an Themen, an Meinungen und an Musik. Und jetzt haben wir gedacht, wir schalten mal kurz in den Moncloa-Palast rüber, weil da gibt es doch eine aufsehenerregende Meldung. Seine Majestät, dem geht's ja nicht so gut im Moment, oder? Nach dem Elefantenjagen und... Augenblick, hier ist er. Quiero que mis primeras palabras sean para transmitir de corazón. Gut, es ist mir ein tiefes Vergnügen, eine tiefe Befriedigung. Una honda satisfacción. Werner, was gibt's Neues aus dem Moncloa-Palast? Ja gut, der Arme liegt jetzt gerade in diesem Moment im Krankenbett. Weil er wurde gestern operiert, wieder mal operiert, schon wieder operiert. Der wird ja dauernd operiert oder hat irgendwo ein Problem. Irgendwann mal was am Auge, dann fällt er beim Skifahren hin, dann hat er einen gutartigen Tumor. Und dauernd hat er irgendwelche physischen Probleme. Der soll auch ganz gerne einen schlucken, ne? Also der ja, ja, auch gerne im Suff mal kommt so natürlich erschwerend die hinzu. Palasttreppe hinab. Und ja, ja, nee, das ja. Zum Beispiel, warum wurde er gestern operiert? Er war ja bekannterweise in Botswana da und hat dort ein paar Elefanten umgebracht. Dann ist es bekannt geworden, weil er da in der Nacht zwischen 2 und 3 Uhr, glaube ich, eine Treppe runtergefallen ist. Nun hat er um diese Uhrzeit wahrscheinlich keine Elefanten gejagt, wer weiß wen oder was er da gejagt hat. Dass er gern was trinken soll, ist bekannt. Und vielleicht kommt das auch noch dazu. Also jedenfalls, weil der dauernd irgendwelche Probleme hat, das könnte ja fast dazu führen, immer diese körperlichen, physischen Probleme, dass man meint, im Kopf sei alles in Ordnung. Ja, aber da soll sich jeder selber seine Gedanken drüber machen. Also gestern war es jetzt die linke Hüfte, nachdem schon nach dem der Elefantengeschichte ja zweimal an der rechten Hüfte operiert wurde. Also alles im letzten halben Jahr. Gut, gute Besserung, Hans Karl. Ganar la batalla al paro con decisión, constancia y firmeza. Naja, die Palasttreppe runterfallen, im Vollrausch vielleicht. Auch Ihre Majestät zwitschert gerne ein über Gebühr, das weiß man. Obwohl die Moncloa-Pressestelle das natürlich zu verheimlichen sucht. Der fährt ja auch gerne mit dem Motorrad seine Mätressen besuchen. Er hat ja einiges an Mätressen sich im Laufe seines, sagen wir mal, sehr ausschweifenden Lebens herangezüchtet. Und das bezahlen wir natürlich alle von unseren Steuergeldern, das muss man auch sagen. Das Erste, was die Katalanen immer sagen, wenn ein Bild von ihm irgendwo auftaucht oder seine Yacht eingeblendet wird, y lo pagamos nosotros, und wir zahlen das. Dass er öfter mal was über den Durst zwitschert, also das finde ich eigentlich nicht so schlimm. Ich meine, nee, das machen wir alle doch auch. Ja, aber sagen wir mal nicht so. Also, nee, so aber da sieht man wieder, nur, was Werner, das für ein guter Mensch ist. Wir, so wir geben es zu. Wir sagen, ich war gestern besoffen. Aber hast du immer gehört, dass er vor das Mikro tritt und sagt, okay Leute, ich war besoffen, Palasttreppe runtergefallen, 3 Mätressen mit in den Baldachinsaal genommen? Sowas wird er natürlich nicht zugeben. Ne? Nee, nee, aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Ne? Existiert Bielefeld. Victoria, du hattest dir vorgenommen, zu beweisen, dass Bielefeld existiert. Wir müssen vielleicht als Vorgeschichte sagen, es herrschen im Internet sehr krude Verschwörungstheorien. Genau, eine richtig. Dieser Verschwörungstheorien heißt natürlich, Bielefeld existiert gar nicht. Ja, genau. Das habe ich das erste Mal selber hier in Barcelona sogar gehört. Und zwar haben mich da deutsche Studenten gefragt, wo ich herkomme. Und als ich sagte Bielefeld, sagten sie, ja, Bielefeld existiert doch gar nicht. Und ich hatte zuvor, ehrlich gesagt, noch nie von dieser Verschwörungstheorie gehört. Also es handelt sich dabei um eine Satire, die die Existenz der Stadt Bielefeld anzweifelt. Und entstanden ist das Ganze 1994 auf einer Studentenparty. Und zwar hat dort der deutsche Informatiker Achim Held mit seinen Freunden diese Theorie aufgestellt. Also sie haben behauptet, dass alle Hinweise auf diese Stadt Teil einer ganz groß angelegten Verschwörung seien. Und das Ganze lag daran, weil eben auch auf dieser Party jemand aus Bielefeld war und dass die erste Person war, die sie überhaupt aus Bielefeld jemals kennengelernt haben. Weil sie hatten immer wieder von Bielefeld gehört, aber kannten nie jemanden, der jemals dort gewesen sei. Der Historiker Helmut Reinalter von der Universität Innsbruck, der zu Verschwörungstheorien geforscht hat, sagte, bei der Bielefeld-Theorie und anderen satirischen Theorien steht eher der Spaßfaktor im Mittelpunkt. Das sehen viele aber ganz anders. Also das hat sich in diversen Internetforen jetzt schon so verbreitet, dass es sogar Filme gibt. Also es gibt einmal den Film Bielefake, um es richtig auszusprechen. Dann, wir sehen uns nur in dieser Welt, auf keinen Fall in Bielefeld. Und dann gibt es noch einen Film, der heißt Bielefeld stirb stilvoll. Das war jetzt der letzte Film, der produziert wurde und der wurde am 18. April 2011 in München uraufgeführt. Die Krimi-Komödie stellt Wahrheit mit Bielefeld gleich. Ja, es wird natürlich von den Bielefeldern nicht so humorvoll aufgenommen. Die Annika Hempelmann vom Presseamt Bielefeld sagt in einem ZDF-Bericht, wir nehmen das mit Humor. Die Leiterin des Presseamts hingegen sagt, soll ich ehrlich sein, ich hasse es wie die Pest. Ja, 2014 wird die Stadt Bielefeld ihr 800-jähriges Jubiläum feiern und zwar unter dem Motto, das gibt's doch gar nicht. Witzig ist auch, die Welt hat 2007 berichtet, dass dort, wo Bielefeld liegt, in Wahrheit eine geheime Militärbasis liegen soll. Und zwar vermuten einige, dort werde der ehemalige US-Präsident John F. Kennedy gefangen halten. Also nicht Hitler? Nein, auch Elvis Presley soll nicht tot sein, sondern in Bielefeld gesehen worden sein. Eine neue Blüte erlebte die Bielefeld-Theorie durch einen Kartenfehler beim Internetdienst Google Earth, wo Satellitenbilder der ganzen Welt abgespeichert sind und sich der Nutzer die Welt quasi von oben ansehen kann. Dort, wo gemäß Suchfunktion die Innenstadt von Bielefeld sein sollte, waren im Satellitenbild jedoch nur Wald- und Grünflächen zu sehen. Dieser Fehler wurde dann jedoch wieder korrigiert. Ja, alle Universitätsdiplome aus Bielefeld sind natürlich gefälscht und auch die Dr. Oetker Backmischung würden nur angeblich in Bielefeld produziert. Was ist denn mit Bertelsmann? Wird dazu was gesagt? Ja, also Bertelsmann ist ja in Gütersloh entstanden, also bei kommt Bielefeld, aus Gütersloh, ne? Genau, das ist bei Bielefeld. Das rechnet man nicht dazu jetzt. Nein, gut. Genau. Fällt also raus aus der Bielefeld-Verschwörung. Genau. Aha. Und die Arminia Bielefeld, Fußballclub von Bielefeld. Genau, das ist das, was bekannt ist. Also überregional ist die Uni Bielefeld bekannt, dann natürlich Dr. Oetker und eben Arminia Bielefeld. Also und das sind das Schauspieler, Victoria, die man unter Vertrag genommen hat von dieser Geheimorganisation, damit sie so tun, als wären sie Armenier? Oder wie läuft das? Genau. Also Schauspieler, die Fußball spielen können. Ja, ja, genau. Ja? Das sollen angeblich. Nein, also das sind alles Menschen, die gar nicht existieren. Wir haben ja gerade schon drüber geredet. Ich habe mich ja als lebenden Beweis vorgestellt und dann sagtest du, ja, vielleicht gibt es dich ja gar nicht. Woher wissen wir, dass du echt bist? Doch, dich gibt es ja. Du bist ja hier. Aber woher wissen wir, dass du die bist, als die du dich ausgibst? Genau, genau. Victoria aus Bielefeld. Sondern vielleicht bin ich ja Veronika aus Barcelona. Magdeburg. Genau. Ja, der Spiegel Online hat 2010 ein Interview geführt mit Achim Held. Achim Held ist jetzt 41 und Informatiker in Kiel. Und der war derjenige, der das Ganze erstmals ins Internet gestellt hat. Also er hat eben, wie gesagt, diese Theorie mit seinen Freunden auf dieser Party aufgestellt. Und ja, er ist der sogenannte Bielefake-Schöpfer. Hat damals gesagt, ja, es musste schon eine farblose Stadt sein. Also es war ursprünglich halt, wie gesagt, nur ein interner Scherz in Kieler Studentenkreisen und das Ganze hat sich dann verselbstständigt. Zufall war eben, dass auf der Studentenparty jemand auftauchte, der aus Bielefeld kam, wie ich gerade schon gesagt hatte. Und es ging dabei keineswegs um eine Abrechnung mit der Stadt, sagt er, sondern sie wollten sich nur über Verschwörungstheorien im Allgemeinen lustig machen. Und dann bat sich halt eben die Stadt Bielefeld ganz gut an, weil es sich seiner Meinung nach um eine farblose Stadt handelte. Ja, wie gesagt, also ich kann nur bestätigen, dass die Stadt Bielefeld wirklich existiert, dass sie gar nicht so farblos ist, wie behauptet wird. Ich kann vielleicht noch mal kurz ein paar Darf ich dir noch eine Frage stellen? Ja, gerne. Victoria, hast du Erinnerungen an deine Kindheit in Bielefeld? Ja, also wie gesagt, du hast doch den Film Blade Runner gesehen, ne? Nein, ne? Ehrlich gesagt nicht. Das sind Roboter, die aussehen wie Menschen und die kann man nur entlarven, indem man sie nach ihren Erinnerungen befragt und sie darauf testet. Werner hat drüben im Studio einen kleinen Computertest für dich vorbereitet, wo wir dich nachher nach deinen Erinnerungen befragen werden und dann können wir in der nächsten Sendung bestätigen, ob du wirklich aus Bielefeld bist oder nicht. Okay. Blade Runner hat's ja gezeigt. Aber ich bin jetzt doch froh, dass Victoria bestätigt, dass Bielefeld existiert. Wenn das Fazit ist, dann ist alles okay, weil ich habe eigentlich nie dran gezweifelt und ich war schon ein bisschen beunruhigt, weil natürlich Arminia Bielefeld kennt man und deshalb habe ich da nie dran gezweifelt, dass es existiert. Also wenn es zum Beispiel Wanne Eickel gewesen wäre oder so, da hätte ich das dann eher verstanden. Genau, aber sogar das existiert. Und wir haben jetzt auch wirklich was gewagt. Wir haben jetzt das Wort Bielefeld so oft in den Mund genommen, was man eigentlich nicht machen sollte. Man sollte lieber sagen, das handelt sich um das B-Wort. Ja. Warum? Es ist gefährlich, Bielefeld überhaupt zu sagen, weil es sein kann, dass wir dann davon verschluckt werden. Also so ist es auch in diesem Film Bielefeld stirbt stilvoll. Da verschwinden die Menschen auf einmal, die behaupten, dass sie aus Bielefeld kommen würden oder die dieses Wort überhaupt in den Mund nehmen. Im großen schwarzen Loch wahrscheinlich. Genau, genau. Genau, das sagt man. Im Bielefeld-Dreieck. Aber wie gesagt, also es handelt sich dabei wirklich um eine Stadt im Nordosten Nordrhein-Westfalens und diese Stadt hat ca. 325.000 Einwohner und ist die größte Stadt der Region Ostwestfalen-Lippe. Deswegen sage ich auch immer, dass ich aus Bielefeld kommen würde, obwohl ich eigentlich aus einem kleineren Ort in der Nähe von Bielefeld komme. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich den Großteil meiner Jugend dort verbracht, weil Bielefeld schon einiges zu bieten hat für junge Leute. Also ich kenne auch viele, die jetzt dort studieren und total begeistert sind von der Stadt. Das ist eben, wenn man die noch nicht kennt. Und was ich auch noch sagen muss, das bekannteste Baudenkmal und Wahrzeichen der Stadt ist die Sparrenburg. Die wurde um 1200 erbaut und belegte 2006 sogar Platz 17 bei einem vom ZDF ausgelobten Wettbewerb, in dem die beliebtesten deutschen Plätze gewählt wurden. Weltweit nur Deutsche. Nein, nur die Deutschen, okay, genau. Die deutschen Lieblingsplätze sozusagen. So, und dann vielleicht noch ein paar bekannte Bielefelder, und zwar Hannes Wader, der Ledermacher, kommt aus Bielefeld. Bernhard Schlink, der Schriftsteller und Verfasser des Weltbestsellers Der Vorleser. Die Schriftstellerin Hera Linz, Schauspieler, Komiker und Moderator Ingolf Lück stammt aus Bielefeld. Der Komiker Ingolf Oschmann und, hört, hört, Altbundeskanzler Gerhard Schröder legte 1966 am Westfalenkolleg Bielefeld sein Abitur ab. Der ist aber Hannoveraner, ne? Ja. Unseres Wissens. Hat aber eben in Bielefeld sein Abitur gemacht. Gut, also jede Menge Beweise dafür, dass Bielefeld doch existiert. Ja. Wahrscheinlich war es damals in Bielefeld leichter als in Hannover, ne? Das Abitur. Ja. Das wird mir in Augsburg, wo ich ja jetzt studiere, auch oft nachgesagt, dass in Bielefeld das Abitur ja gar nichts wert wäre. Also, dass in Bayern ja das Abitur viel schwerer ist und was auch stimmen mag. Aber wie gesagt, dass eigentlich mein Abitur aus Bielefeld gar nichts wert sei. Und es kam sogar auch auf einer Studentenparty dort fast mal zum Streit, weil jemand wirklich so felsenfest davon überzeugt war, dass Bielefeld nicht existieren würde. Also er meinte, er hätte so viel darüber gelesen, so viel recherchiert, und ich habe mich ehrlich gesagt dann irgendwann schon persönlich angegriffen gefühlt. Und das führte dann so weit, dass ich auf einer Party danach nicht mehr Bielefeld, sondern Münster gesagt habe. Was ja eigentlich auch schlimm ist, meine Herkunft zu verleugnen, aber ich wollte einfach diesen sinnlosen Diskussionen aus dem Weg gehen. Die Bielefeld-Verschwörung ist natürlich auch ein Beweis dafür, wie einfach es ist, einen Zweifel über das weltweite Netz in die Welt zu bringen, genau, und diesen Zweifel in die Hirne zu pflanzen und dann über diesen Zweifel wirklich vielleicht einen Anteil von 5% der Deutschen wirklich zweifeln lassen. Und dass es dann, wie du sagtest, Leute gibt, die ernsthaft behaupten, Bielefeld würde nicht existieren. Und wenn das schon in Deutschland jemand sagt, was glaubt ihr denn, was die Leute in China oder in Südamerika sagen? Die Jesuiten hatten im 18. Jahrhundert auf einem abgeschlossenen Anwesen einmal ein Experiment mit Kindern gemacht. Jesuitenlehrer haben Kinder erzogen und haben ihnen eingeredet, der Mond bestünde aus Käse. Haben dann auch gefälschte Berichte gebracht, gefälschte antike Schriften den Kindern ausgehändigt. Die Lehrer haben ihnen das gepredigt. Aristoteles hat das schon festgestellt und die alten Denker. Und man hat die Kinder ein Jahr lang systematisch mit diesem Thema beschäftigt, hat ihnen alle möglichen Argumente und Beweise gegeben und hat sie dann, als der Bischof zu Gast war, der Bischof war ein Freund glühender Debatten, ein Sophistiker, hat man dann die Kinder gegen eine andere Gruppe Kinder argumentieren lassen, die eben behaupteten, dass der Mond ein Himmelskörper sei, den Gott als Scheibe an den Himmel gepflanzt hat, und hat dann die Kinder gegeneinander diskutieren lassen. Die Käsekinder und die Scheibenkinder. Zur Ergötzung des Bischofs. Die Kinder waren so fanatisch, man musste sie nachher trennen, die wollten mit ihren kleinen Fäusten aufeinander losgehen. Das Internet macht nichts anderes. Das Internet sät also eine Verschwörungstheorie und einen Zweifel nach dem anderen. Also ich unterschreibe alles, was du gerade gesagt hast, völlig richtig. Nur leider muss man sagen, Manipulation hat es natürlich auch schon vorm Internet gegeben. Also wir sind jetzt im Jahr 2012 und angeblich wurde im Jahre Null ein kleiner Mensch geboren, der hieß Jesus. Und alles, was damit zusammenhängt. Und natürlich, ich bin so erzogen worden und habe das alles fest geglaubt. Und dann kam mir das wieder abhanden, diese Geschichte. Also zum Beispiel, dass dieses Jesuskindlein von einer jungen Frau geboren wurde, so und so ein Quatsch, unter vielen anderen Sachen hat mich dann wieder davon abgebracht. Aber jetzt fange ich schon wieder an zu zweifeln, weil jetzt hat ja der Papst gerade dieser Benediktus Nummer 16 den letzten Teil seiner Trilogie rausgebracht über das Leben von Jesus von Nazareth. Wird in 21 Sprachen übersetzt. Ne? Und er bestätigt jetzt nochmal ausdrücklich, also seine Mami war eine Jungfrau. Wie im richtigen Sinne des Wortes, wie man Jungfrau zu verstehen hat. Also hat sie doch übers Ohr empfangen. Genau, und die Empfängnis war der Heilige Geist, der das bewerkstelligt hat. Also jetzt fange ich schon wieder an zu zweifeln, ob ich mich zu Recht abgewandt habe vom Glauben. Aber jedenfalls finde ich es toll, damit ist jetzt gesichert, dass der 8. Dezember weiterhin Feiertag ist. Da ist La Immaculata. Und wir jetzt, müssen das übersetzen, die unbefleckte. Die unbefleckte Empfängnis, genau. Ja. Da waren also keine Spermaflecken irgendwo bei ihr zu sehen. Befleckt, ja. Ne? Kommt ja, befleckt. Ja, und jetzt alles das genau vier Wochen vor Weihnachten, heute am 24., am 24.12. ist der Heilige Abend. Und jetzt kommt noch eine Schreckensmeldung. Ne? Jetzt haben sie festgestellt, oder der Papst hat es auch gesagt, dass bei der Geburt weder Ochs noch Esel anwesend gewesen seien, also damals im Stall. Ne? Das natürlich gibt einem auch schon wieder zu denken, wo er doch vor noch gar nicht so vielen Jahren gesagt hat, dass die Tiere und vielleicht sogar die Pflanzen auch eine Seele haben. Ne? Also bei der Geburt waren da nicht alle Seelenarten vertreten. Naja gut, wollte ich nur sagen zu dem Thema Manipulation. Jedenfalls das alte Sprichwort gilt immer noch, hätte Maria abgetrieben, wäre uns das erspart geblieben. 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, Das Thema sollte natürlich nicht lauten, existiert Bielefeld. Das Thema sollte natürlich bei solchen Sachen lauten, wie viel Doofe fallen drauf rein. Willkommen zum Katastrophenblock im Niemandsland. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Die erste Nachricht kommt aus Berlin. Hallo, Berlin. 63% der Abfälle aus privaten Haushalten und Einrichtungen wie Schulen, Gewerbebetrieben und Büros werden wiederverwertet. Ist ja eine gute Nachricht. Damit liegt Deutschland laut Umweltprüfbericht der OECD beim Recycling von Siedlungsabfällen wie Altglas, Altpapier, Sperrmüll, Straßenkehricht, Elektroschrott und Biomüll deutlich über dem Durchschnitt der wichtigsten EU-Länder, 46%. In einem Länderranking der Europäischen Kommission belegt die Bundesrepublik Platz 4 hinter Dänemark, den Niederlanden und Recycling-Spitzenreiter Österreich. Thema Sachsen, Thema Neonazis. Eine Studie zeigt, wie weit Rechtsradikalismus in Ostdeutschland verbreitet ist. Die sächsische Regierung aber geht lieber gegen einen anderen Feind vor, nämlich gegen die Linke. Das sagt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche. Spiegelmagazin vom 19.11.2012. Übrigens interessantes Titelbild. Man sieht da den Petraeus-General, der salutiert, militärischen Gruß vor der amerikanischen Fahne und ein Damenfuß im Stöckelschuh krault ihm dabei das Kinn, soweit man das überhaupt sagen kann, dass das Kinn da gekrault wird. Als am Abend des 17. Oktober bei einem jungen Paar im sächsischen Hoyerswerda 15 Neonazis Sturm klingelten, die beiden bepöbelten, bedrohten und versuchten die Wohnung zu stürmen, standen Polizeibeamte tatenlos daneben. Das Paar hatte in der Stadt rechte Aufkleber abgerissen und war dabei beobachtet worden. Für die Neonazis Anlass genug, es zu überfallen und für die Polizei ihre Ohnmacht oder ihren Unwillen einzugestehen. Die Beamten rieten dem Paar, zieht weg. Sachsen hat wie alle ostdeutschen Bundesländer seit langem ein Problem mit Rechtsradikalen. Die NPD sitzt seit 2004 im Landtag, fast 14 Jahre lang konnten die NSU-Terroristen sich in Sachsen verstecken. Es gibt Landstriche, in denen Neonazis praktisch die Kontrolle übernommen haben, in denen sie Andersdenkende und Migranten jagen und attackieren. Vergangene Woche veröffentlichte die Friedrich-Ebert-Stiftung eine Studie, nach der fast jeder sechste Ostdeutsche ein geschlossen rechtsextremistisches Weltbild hat. Seit 2006 hat sich dieser Wert mehr als verdoppelt. In Westdeutschland sind es nur 7,3%, die so denken. Ein paar Details aus dieser Studie. Es wurde immer wieder gefragt, Zustimmung zu folgenden Aussagen. Stimmen Sie folgende Aussage zu? Erste Aussage. Im nationalen Interesse ist unter bestimmten Umständen eine Diktatur die bessere Staatsform. 11% der Ostdeutschen stimmen dieser Aussage zu. Hingegen nur 5,9% der Westler bzw. der Bürger aus den westlichen Bundesländern. Zweite Aussage. Eigentlich sind die Deutschen anderen Völkern von Natur aus überlegen. 22,7% der Ostdeutschen stimmen dieser Aussage zu. Relativ wenige, nämlich nur 16,5%, weniger ist hier relativ, stimmen dieser Aussage zu. Das heißt viel mehr Ostdeutsche auch hier. Dritte Aussage. Die Ausländer kommen nur hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen. Eine Mehrheit, 53,9% der Ostdeutschen stimmen dieser Aussage zu, 31,4% der Westdeutschen. Das heißt insgesamt doch ein sehr ausländerfeindliches, rechtsradikales Bild, was da zum Vorschein kommt, laut dieser Studie. Was sagt dazu die sächsische Landesregierung? Die sagen, alles Quatsch. Ministerpräsident Stanislav Tillich hält Teile der Studie für nicht repräsentativ. Überhaupt spricht man im Dresdner Kabinett selten von Neonazis oder Rechtsradikalen, dafür umso häufiger von Extremisten. Und die gäbe es halt rechts wie links. Diese Art der Gleichsetzung zwischen links und rechts ist unter konservativen Politikern in ganz Deutschland beliebt. In Sachsen aber ist sie zur Ideologie geronnen, so sagt der Spiegel. Während Politik und Behörden den Rechtsradikalismus im Freistaat gern kleinreden, legen sie sich gegen linke Aktivisten mächtig ins Zeug, wie der Fall der sogenannten Antifa-Sportgruppe zeigt. Seit Mai 2010 ermittelt das Landeskriminalamt LKA Sachsen mit erheblichem Aufwand gegen die vermeintliche Vereinigung, die in Sachsen angeblich Jagd auf Neonazis macht. Tatsächlich ist es 2009 und 2010 in Dresden wiederholt zu gewaltsamen Angriffen auf Neonazis gekommen. Das heißt, wenn es in Dresden auf Angriffe gegen Neonazis kommt, ermittelt der Verfassungsschutz. Das muss man sich mal reinziehen. Das heißt, der Verfassungsschutz, den Schluss kann man daraus ziehen, ist Neonazi. Zumindest zu einem großen Teil. Strittig ist aber, ob es sich dabei um die Taten Einzelner gehandelt hat oder, wovon die Polizei seitdem ausgeht, um eine organisierte Gruppe. Mittlerweile hat das Landeskriminalamt ein Dutzend Wohnungen durchsucht, ein Begegnungszentrum gestürmt, etliche Personen zu DNA-Tests genötigt. Das muss man sich mal vorstellen, welch ein Aufwand. Als am 19. Februar 2011 tausende Bürger in Dresden gegen einen Neonazi-Aufmarsch demonstrierten, spionierte die Polizei über 200.000 Telefone aus. Ministerpräsident Tillich verteidigte die Aktion und sein Innenminister sprach zum ersten Mal öffentlich davon, dass die sächsischen Behörden auf der Suche nach einer militanten Antifa-Gruppe sei. Das LKA beschuldigt 22 Personen, Mitglied dieser Vereinigung zu sein. Unklar war lange, auf welchen Erkenntnissen diese Einschätzung beruhte. Und jetzt kommt es, jetzt kommt der Hammer. Die Betroffenen mussten sich Einsicht in die Akten erst vor Gericht erstreiten. Nach Studium dieser Akten lässt sich nun erstmals genau nachvollziehen, woher das Phantom Antifa-Sportgruppe kommt. Und jetzt geht's los, jetzt muss man sich wirklich festhalten. Ein Neonazi hat das gegenüber der Polizei behauptet. Das heißt, da geht ein Neonazi zur Polizei, behauptet, es gibt eine linksradikale Antifa-Gruppe und die Polizei setzt ihren ganzen Machtapparat ein, Geheimdienste, Polizisten stürmen Wohnungen und versuchen nun mit Paragraph 129, das heißt Ermittlung gegen eine organisierte terroristische Vereinigung, gegen diese Gruppe vorzugehen. Gefunden hat man absolut nichts. So sieht's aus in Deutschland. Ja, nee, so sieht's aus, richtig. Das war eine Nachricht aus Sachsen, die lässt einen natürlich grübeln und wirft natürlich ein bezeichnendes Licht auf Realitäten in Deutschland. Und man fragt sich natürlich dann, es ist kein Wunder, dass eine Nazi-Gruppe, eine Nazi-Terrorzelle 10 Jahre lang unbehindert morden konnte und insgesamt 10 Leute abknallen konnte, ohne dass auch nur irgendjemand einen Verdacht schöpfte, dass es Neonazis sind. Ein Fall, der besonders tragisch ist, ist ein junger Mann, der wird im Spiegel nur als B benannt. Der wurde im April 2012 von Polizisten an seinem Arbeitsplatz in einer Dresdner Immobilienfirma abgeholt. Sie haben mich vor den Kollegen abgeführt wie einen Kriminellen, erzählt der 28-Jährige. Er musste Fingerabdrücke und eine DNA-Probe abgeben. André B. wurde nicht bei einer Schlägerei gesehen oder bei anderen Straftaten ertappt. Nein, verdächtigt machte ihn in den Augen der Polizei, dass er als Trainer im Vollfit, das ist das Studio, in dem laut Neonazi-Zeugen eine linksradikale Gruppe tätig war, jenem Studio also, das nach Aussage des Neonazi Beger, der Antifa-Sportgruppe als Trainingsraum diente, arbeitete als Trainer. Das heißt, er war Trainer in diesem Zentrum und deshalb wurde er von der Polizei vom Arbeitsplatz weg verhaftet. Bis heute reichte es bei keinem der 22 Beschuldigten für eine Anklage, auch bei André B. nicht. Aber die Stadt vom blauen deutschen Schatten, Deutschland 2012. Der Rest wurde am Boden zerstört. Dann gibt es im Spiegel eine sehr obszöne Nachricht, die ist wirklich ein Hammer. Da schreibt der Massenmörder Breivik, das ist dieser unsägliche Neonazi-Faschist, der in Norwegen mittlerweile im Knast sitzt, schreibt an seine Schwester Beate Zschäpe. Beate Zschäpe, das ist diese fürchterliche Neonazi-Frau, die zusammen mit diesen anderen zwei Mordbuben diese 9 Jahre gemordet hat, schreibt ihr einen Brief. Ein Brief, der an Nazi-Kitsch nicht mehr zu überbieten ist. Der Spiegel hat ihn veröffentlicht, Auszüge zumindest. Und ich lese einmal ein paar Sachen vor. Man muss sich natürlich auch in diese Leute versuchen reinzuversetzen, was da eigentlich in den Gehirnen abgeht. Das Schreiben an Beate Zschäpe, Justizvollzugsanstalt Köln-Ossendorf, umfasst 3 computergeschriebene Seiten und ist auf den 7. Mai 2012 datiert. Absender der inhaftierte norwegische Rechtsextremist und Massenmörder Anders Breivik, 33, der vor 1,5 Jahren 77 Menschen ermordete. Er hoffe, so eröffnet Breivik seinen Brief an die liebe Schwester Beate, dass du flüssig in Englisch bist. Dann wird Breivik politisch. Wenn du aufgrund erdrückender Beweise verurteilt wirst, so Breivik, dürftest du einen Punkt erreichen, an dem du deine politischen Motive kundtun kannst. Den Prozess könnte Tschäpe dann als Propagandaplattform nutzen. Wenn klar wird, dass du tatsächlich eine militante Nationalistin bist, werde sie zur mutigen Heldin des nationalistischen Widerstands, die alles getan und geopfert hat, um den Multikulturalismus und die Islamisierung Deutschlands zu stoppen und so weiter und so weiter. Ich zitiere das nicht alles, aber dieser Brief müffelt und stinkt natürlich nach faschistischem Hosenboden, dass es einem richtig schlecht wird, wenn man da weiter liest. Übrigens, sagt der Spiegel, dieser Mordfrau wurde dieser Brief nicht ausgehändigt. Sie hat ihn nicht zu sehen bekommen. Soeben erreicht uns eine Sondermeldung aus Jerusalem. Kommen wir zum Thema Kultur. Es gibt ein paar Meldungen, die doch sehr interessant sind, besonders für Musikfreunde. Das Thema Ausstellungen. Es begann 1969 mit 16.000 geliehenen Mark und dem großspurigen Namen Edition of Contemporary Music. Für alle Jazzfans natürlich ein Leckerbissen. Heute ist die Münchner Plattenfirma ECM das wichtigste unabhängige Label der Welt für Jazz und neue Musik. Heimat von Musikern, zum Beispiel wie Keith Jarrett, Jan Gabarek und Arvö Pärt. Das Münchner Haus der Kunst nimmt sich für die Ausstellung ECM, eine kulturelle Archäologie, nun der erstaunlichen Geschichte dieses Labels an. Die Ausstellung hat gestern begonnen und geht bis zum 10. Februar 2013. Gezeigt werden Filme von Studio-Sessions, Plattencover, Kunstinstallationen. Außerdem gibt es Konzerte. Tatsächlich interessierte sich der ECM-Gründer Manfred Eicher, ein ausgebildeter Bassist, immer schon für mehr als nur gute Jazzplatten und ein bestimmtes Klangideal. Auch wenn der kammermusikalische ECM-Sound längst sprichwörtlich ist. Er veröffentlicht auch Klassik, Folklore und elektronische Musik. Ihm geht es um die Sache selbst. In den Archiven, die die Ausstellung präsentiert, kann man ihm dabei folgen. Dann noch etwas Interessantes zum Thema, was ist eigentlich Deutsch? Wie deutsch sind wir eigentlich alle? Oder wie sind die Deutschen kulturell? Wie tickt der Deutsche und die Deutsche kulturell? Da gibt es ein wirklich sehr interessantes Interview mit Frau Susanne Kihan, die ist 46 Jahre alt, die ist ehemalige UNO-Dolmetscherin und die hat ein Programm entworfen, das heißt The English Code, mit dem sie deutsche Muttersprachler für internationale Auftritte schult. Ich lese mal ein paar Auszüge aus diesem Interview, das ist wirklich toll. Sie unterrichten Smalltalk für Deutsche. Haben wir das nötig? Kilian, auf Deutsch gesagt, also effizient, wahrhaftig und gut begründet. Und ob? In fast allen Kulturen der Welt verläuft ein Gesprächsbeginn wie ein Tanz. Gleichgültig, ob über den Bau einer Fabrik, ein Upgrade im Hotel oder einen Schuldenschnitt verhandelt wird. Zunächst einmal tauscht man Höflichkeiten und Komplimente aus und zeigt sich in spielerischer Anmut von seiner besten Seite. Erst dann geht es zur Sache. Und bis dahin nehmen wir deutschen Muttersprachler gern das ein oder andere Fettnäpfchen mit. Warum stehen wir diese erste Gesprächsphase nicht durch, war die Frage. Frau Kilian, in vielen Kulturen lässt sich die soziale Position eines Menschen von seiner Sprache herleiten, von seiner Aussprache und seinem Vokabular. Im Smalltalk über den schönen Raum und den ausgezeichneten Tee erfahren die Partner Wichtiges übereinander und nähern sich gegenseitig an. Sie schaffen buchstäblich eine gemeinsame Verhandlungsebene. Im Deutschen sind die Unterschiede im Sprachgebrauch sehr gering. Wir brauchen diese Phase nicht. Im Gegenteil, Komplimente, die wir als übertrieben empfinden, reden ohne Zweck und Ziel, das macht uns eher unwillig und verunsichert uns. Spiegel, aber wenn die Smalltalk-Phase abgeschlossen ist, stören, so Frau Kilian, die Differenzen im Sprachgebrauch immer noch. In vielen Kulturen beispielsweise vermeidet man das direkte Nein. Ein Satz wie I am not sure, I quite agree, ist im asiatischen oder arabischen Raum eine klare, nicht verhandelbare Absage, die wir oft als Auftakt für Verhandlungen missverstehen. Das heißt, wenn der Asiate auf diese Art sagt, Schluss, fängt der Deutsche erst an zu verhandeln und denkt, was hat er denn? Spiegel, was können wir ändern? Frau Kilian, Kommunikation verläuft international gut, wenn sie empathisch und motivierend ist. Was wir da im Augenblick politisch versäumen, dafür werden unsere Enkel noch zahlen. Denn gleichgültig wie Deutschland sich in der Eurokrise verhält, entscheidend ist doch, was beim Gegenüber ankommt. Wir sind ökonomisch erfolgreich geworden durch eine Industriekultur, in der es um die klare Benennung von Problemen und um das Tüfteln an besseren Lösungen geht. Wir sagen, wie es ist. Ein Satz wie Corruption has to go verschließt aber die Ohren auch gutwilliger Partner. Er klingt schulmeisterhaft und wie ein Befehl. Medium. Spiegel. Und wie stellen sich andere auf uns ein? Kilian. In Indien zum Beispiel lernen Manager einer französischen Verhandlungspartnerin unbedingt Komplimente zu machen. Einer Deutschen aber auf gar keinen Fall. Es gab mal im Goethe-Institut ein interessantes Seminar, ein Vortrag über interkulturelle Verhaltensweisen und wie funktionieren die Deutschen und wie funktionieren die Spanier und die Katalanen. Und da kamen sehr unterschiedliche Dinge daraus. Unter anderem wurde das auch immer wieder bestätigt. Die Deutschen, die sind direkt, die wollen direkt anfangen, über ein Thema zu sprechen und kommen direkt zur Sache, während andere Völker und andere Kulturen zuerst einmal über das Wetter reden, über irgendwas anderes. Du kannst dazu bestimmt was sagen, Victoria. Ja, wobei ich auch sagen muss, gerade jetzt bezüglich der Komplimente, da finde ich, in Deutschland zum Beispiel haben diese Komplimente dann viel mehr Wert oder auch, Entschuldigung, oder auch zum Beispiel so nette Worte, weil hier sagten die Spanier ja schnell Hola guapa oder Hola rey. Genau, reina. Und ich erinnere mich, als ich das erste Mal hier in Barcelona war und die Kassiererin zu mir sagte guapa mi cielo, da dachte ich so, was würde in Deutschland niemals passieren, dass die Kassiererin sagt mein Himmel oder meine Hübsche. Und ich finde so dieses, es ist natürlich eine schöne Umgehensweise hier, aber ich frage mich, wie viel Wert haben dann noch solche Worte oder so, ja, so liebe Komplimente. Also das hat für mich dann in Deutschland doch irgendwie noch mehr Wert, wenn dann ein Kompliment gemacht wird oder wenn man dann nett angesprochen wird. Hat natürlich auch etwas mit diesen, du hast 200 neue Freunde in Facebook, ne? Das Wort Freund. Genau. Ist natürlich kein Freund mehr, wie wir ihn kennen und kannten, sondern es handelt sich um einen elektronischen Kontakt. Die müssen natürlich sagen, du hast 200 neue elektronische Kontakte in unserem elektronischen Kommunikationsnetz. Aber die sagen Freunde, ne? Ja. Ja, aber wie du gerade sagst, ne, wenn die sagen, mi cielo, guapa, reina und so weiter, wenn die damit so verschwenderisch umgehen, mit solchen Ausdrücken, das heißt ja nicht unbedingt, dass die Wörter ihren Wert verlieren. Also die können natürlich das, was du meinst, was dir wichtig ist, genauso sagen, nur sagen sie das dann eben anders. Da kommt dann andere Register noch mit ins Spiel und so. Ja, aber also mir geht es irgendwie auch so. Ja, ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass ich in diesem Sinne vielleicht doch noch Deutsch bin, weil ich immer versuche, so wenig wie möglich Deutsch zu sein. Werner, sagst du manchmal zu einer jungen Frau auf der Arbeit oder wo du vorbeikommst, hola guapa? Oder kommst du dir da doof vor, als Deutscher sowas zu sagen? Auf der Arbeit nicht, weil ich nicht mehr arbeite. Gut, aber hast du das mal gemacht, früher auf der Arbeit? Ich meine, nee, doch. Oder also, auf dem Rentenamt? Also vielleicht auch, weil ich inzwischen jetzt lang genug hier bin, damit mir das leichter über die Lippen geht. Aber jetzt zum Beispiel beim Gesprächsanfang, wie du vorher gesagt hast, ne, da wird zuerst mal über das Wetter und solche Sachen geredet. Ne. Also bei mir kommt es auch nicht so spontan raus, ja. Oder Familie ist auch ein sehr beliebtes Thema, ja, immer. Aber wenn dann der andere das sagt und damit anfängt, dann finde ich es irgendwie ganz angenehm auch immer. Ja, diese Aufwärmphase, die kann natürlich auch sehr lang sein und die kann sehr lang gehen. Ich merke das manchmal bei offiziellen Versammlungen, da wird erstmal über alles Mögliche und als Deutscher erstmal ungeduldig. Wann kommt man denn jetzt endlich zum Punkt? Und das ist dann sehr preußisch oder sehr teutonisch oder sehr deutsch, wenn man das so nennen darf. Ja, Moment. Klavier aus dem Fenster gefallen. Jedenfalls, es geht eigentlich darum, dass Worte sind Codes. Worte sind in diesem Fall keine Inhalte, sondern es sind einfach Vermittlungscodes, um eine Situation herzustellen, egal was dieses Wort nun sagt. Es könnten auch andere Worte sein. Du könntest auch sagen, Havala, Kakandra, Und das wäre dann eben ein Code, um eine entspannte Atmosphäre herzustellen oder ein Lied pfeifen. Das heißt, die Sprache ist hier eigentlich inhaltsleer und ist eigentlich nur dazu da, wie die Partikeln im Deutschen auch. Wir haben ja Partikeln im Deutschen, wie eigentlich. Was ist das denn dann eigentlich hier jetzt? Na, das sind ist einfach eine Frage, die ist angehäuft mit Partikeln, die drücken eigentlich alle nur deinen Zweifel aus. Und so ist das wahrscheinlich auch in diesen Situationen. Gut, kommen wir zum Schluss unseres Katastrophenblocks. Ich mache den jetzt kürzer, als ich wollte. Wir haben noch eine Meldung, die wird den Fans von Presseartikeln, Zeitungen natürlich ein bisschen wehtun. Die Frankfurter Rundschau ist am Ende. Am vergangenen Dienstag meldete der Verlag der Frankfurter Rundschau Insolvenz an. Viele Spiegelkollegen haben einst für das Traditionsblatt gearbeitet. Nun erinnern sie sich an ihre Zeit beim Zentralorgan der APO. So hieß das mal. Ich zitiere nur einen, der etwas dazu sagt. Das ist Herr Thomas Dernstadt, 1978. Wir waren doch die Guten. Oder Herrn Jörg Schmidt über seinen Vater Karl, FR-Mann von 1947 bis Ende der 50er und eigene Erfahrungen in einer FR-Lokalredaktion. Er sagt, die Frankfurter Rundschau war bei uns Teil der Familie. Nicht nur, weil sie immer unübersehbar auf unserem Wohnzimmertisch lag. Mein Vater war 1947 einer der ersten Volontäre des Blatts. Sein Vorstellungsgespräch beim damaligen Mitherausgeber Karl Gerold war ebenso knapp wie eindeutig. Was er denn werden wolle, fragte er meinen Vater. Vielleicht Staatsanwalt, antwortete der. Zitat, Sie können hier sofort anfangen, aber das mit dem Jurastudium schlagen Sie sich aus dem Kopf. Studierte können wir hier nicht gebrauchen, sagte Gerold. Mit Studenten konnte die Frankfurter Rundschau auch 44 Jahre später noch nicht viel anfangen. Zumindest nicht in der Freiburger Lokalredaktion des Blatts. Ein Praktikant, der in München Journalistik, Wirtschaft und Recht büffelte, war den Kollegen dort anfangs suspekt. Die Lokalredaktion in der Wetterau war damals ein Rückzugsgebiet für linksalternative Lebensentwürfe. Der Lokalchef züchtete nebenher Schafe, die auch den Rohstoff für seine Pullis und Mützen lieferten. Frankfurter Rundschau. Hast du die mal gelesen, Werner? Die hatte ich sogar mal abonniert Anfang der 70er Jahre. Ja, ist wirklich eine traurige Nachricht, obwohl ich weiß nicht, wie das weiterging, wie die in den letzten Jahren noch war. Aber im Prinzip war es wirklich eine sympathische Zeitung, Tageszeitung. Und genauso wie hier in Spanien, Publico, ne, existiert auch nicht mehr seit ein paar Monaten. Die Außer beste im Internet. Zeitung, ne, nur im Internet noch. Ne. Jetzt eine andere Zeitung, die auch nicht mehr existiert, ist die Financial Times, und zwar die deutsche Ausgabe davon. Die wird jetzt auch nicht mehr produziert. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht? Leider existiert ja die englische noch weiter, also das ist nicht unbedingt ein Verlust für die da oben. Überhaupt nicht. Die Macht wird jetzt nur anders ausgeübt. Ja. Die Zeitung Financial Crimes existiert noch im Internet, soweit ich weiß. Ihr guckt unter Financial Crimes und findet die. Jo, das war's in unseren heutigen Katastrophen. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Ich tanz mit dir, du tanzt mit mir. Ich tanz mit dir, du tanzt mit mir. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Ich, du, wir tanzen konzentriert. Ich, du, du, ich, du, du, wir tanzen konzentriert. Das ist meine Liebe zu dir. Ich will dich abhängig machen von mir. Du sollst genauso sein wie ich. Du sollst mein Zwilling sein. Das ist meine Liebe zu dir. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen. Wir tanzen. Wir tanzen. Wir. Wir tanzen, wir tanzen, wir tanzen, wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert, wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Schieß mich doch zum Mond, lass mich los und sag, das war's. Oder war das wieder nur ein Sturm im Wasserglas? Komm her zu mir, schau mich an. Komm näher zu mir, noch ein bisschen. Sieh das nicht so eng, Baby, nichts vor. Ich seh dein gebrochenes Herz, es grinst von Ohr zu Ohr. Was auch passiert, ist passiert. Die Nacht gehört dir und mir. مرحبا بكم في برنامج نيمانسلاند. كنتمنوا هذا البرنامج يعجبكم. نيمانسلاند صوت الحرية. Ich hatte eingangs angekündigt, dass wir etwas sagen werden zu einer Greenpeace-Studie zum Thema Markenklamotten und Gifte in diesen Klamotten. Es gibt eine Studie. Die Studie befasst sich mit umwelt- und gesundheitsschädlichen Chemikalien in der Textilproduktion. Getestet wurden Markenartikel von 20 internationalen Modehäusern, darunter Armani und Zara zum Beispiel. Die internationale Greenpeace-Kampagne Detox Entgiften setzt sich für eine saubere Textilherstellung ein. Bereits im Jahr 2011 deckte die Umweltorganisation mit Abwasseruntersuchungen auf, dass Modemarken chinesische Flüsse mit Chemikalien vergiften. Für den aktuellen Test haben Greenpeace-Mitarbeiter im April 2012 insgesamt 141 Kleidungsstücke in 29 Ländern eingekauft. Hergestellt wurden die Artikel laut Etiketten in mindestens 18 verschiedenen Ländern, überwiegend auf der südlichen Erdhalbkugel. Für 25 Kleidungsstücke wurde kein Herstellungsland angegeben. Zu den Artikeln für Herren, Damen und Kinder zählen Jeans und Hosen, T-Shirts, Kleider und Unterwäsche, sowohl aus Kunst als auch aus Naturfasern. Das heißt, Baumwolle zu tragen ist keine Garantie für giftfreie Klamotten. 31 der untersuchten Textilien waren bedruckt. Plastisolaufdruck. Dieser Teil des Gewebes wurde auf Weichmacher, Phthalate, so heißen die, und Nonylphenlektoxylate, NPE, getestet. Weichmacher sind ebenso wie Nonylphenole, NP, ein Abbauprodukt von NPE, hormonell wirksam, Achtung, das ist sehr wichtig für die Damen und Herren, da können einem mal schnell Brüste wachsen oder Barthaare, wenn man die falschen Klamotten trägt und dir wachsen auf einmal Brüste oder den Frauen Barthaare, dann wisst ihr, Achtung, Achtung, die Klamotten sind vergiftet. Klingt grotesk, ist aber leider wahr. In 4 Kleidungsstücken wurden hohe Konzentrationen gesundheitsschädlicher Phthalate gefunden. 2 Kleidungsstücke enthielten krebserregende Amine, die bei der Verwendung bestimmter Azofarbstoffe entstehen. Insgesamt, wichtige Ergebnisse sind, NPE wurden in insgesamt 89 Kleidungsstücken 63% aller getesteten Artikel gefunden. Die Konzentrationen reichen von knapp über 1 Milligramm pro Kilogramm bis zu 45.000 Milligramm pro Kilogramm. Das Kleidungsstück mit dem höchsten NPE-Gehalt stammt von C&A und wurde in Mexiko produziert und verkauft. Sie kommt nicht an dich. Alle Modemarken haben mindestens 2 Produkte mit nachweisbaren NPE-Konzentrationen verkauft. Alle Modemarken. Das heißt, hier gibt es keinen, der unschuldig davonkommt. Die gute Nachricht ist, dass mit dem Klimawandel jetzt immer wärmer wird, dann brauchen wir bald überhaupt keine Kleider mehr. Ich wollte nur noch ganz kurz sagen, ich kann das Ganze auch bestätigen. Ich habe nämlich in den Semesterferien 4 Wochen in einer Modefirma gearbeitet im Lager und habe dort die frisch angelieferten Kleidungsstücke auspacken müssen. Und das war wirklich schlimm. Also ich habe mir überlegt, wirklich eine Maske aufzusetzen, damit ich diesen Gestank nicht ertragen muss. Es war wirklich schlimm. Also man öffnet die Plastiktüten und es kommt einem, die Chemikalien, hatte ich das Gefühl, die kommen mir nur so entgegen. Man riecht es ja auch schon, wenn man in bestimmte Läden reingeht. Ich gehe eigentlich selten rein. Ich gehe rein, kaufe und gehe schnell wieder raus. Aber wenn man sich länger aufhält, es gibt Leute, die haben Kopfschmerzen. Es gibt wirklich junge Mädchen, die in Läden arbeiten, die klagen über Kopfschmerzen, Migräne. Und eben auch über diese typischen Chemikalienphänomene, wo dann die Leute krank werden und wissen eigentlich gar nicht, woran es liegt. Dann habe ich noch eine Sache, die mir auch noch auf dem Herzen liegt. Das ist eben Germans to the Front, die Deutschen an die Front. Deutschland macht ja im Moment sich zum direkten Eingreifen in den syrischen Bürgerkrieg bereit. Das muss man sagen. Und der Bundestag lässt sich dabei zur Lachnummer degradieren. Das sagt zumindest die Junge Welt auf ihrer Homepage von gestern, vom gestrigen 23. November. Zwar teilte Verteidigungsminister, wenn man den überhaupt so nennen darf, Thomas de Maizière von der CDU mit, man sei nach intensiver juristischer Prüfung zu dem Schluss gekommen, dass die Stationierung deutscher Soldaten und Raketen an der türkisch-syrischen Grenze der vorherigen Billigung durch das Parlament bedürfe. Aber schon einen Tag zuvor hatte Außenminister Guido die Westerwelle verkündet, dass er die deutschen Diplomaten bei der NATO angewiesen habe, dem türkischen Hilfeersuchen zuzustimmen. Warum auch nicht, da das Ja des Bundestags angesichts der klaren Regierungsmehrheit schon feststeht. Auch die SPD signalisierte, zumindest am Donnerstag, ihre Bereitschaft zum Mitziehen, während die Grünen anscheinend noch nach Ausreden suchen, um sich diesem Trend anzuschließen. Mehr als eine Enthaltung ist von ihnen jedenfalls nicht zu erwarten. Nur die Fraktion der Linken wird mit Nein stimmen. Das heißt, die Völker werden in Kriege geführt, ohne dass sie überhaupt mitkriegen, warum, gegen wen, was in Syrien überhaupt los ist. Dazu müsste man wirklich eine 5-Stunden-Sendung einmal einberaumen und diese Sache sich mal wirklich ganz genau angucken, was da abläuft. Wir hegen hier im Niemandsland natürlich den Verdacht, das ist wie die Libyen-Kiste und das ist natürlich das Präludium für einen Großangriff auf den Iran und das iranische Öl natürlich, das man immer noch nicht kontrolliert. Mir fällt gerade ein, in dem Zusammenhang, Deutschland hat ja immer noch seine Vergangenheit noch nicht hundertprozentig bewältigt und immer sehr spezielle Beziehungen zum Staat Israel. Wie wäre es denn, wenn in Zukunft die Deutschen Gaza und die Palästinenser bombardieren und nicht mehr die Israelis? Das würde doch dann bestimmt helfen, um dieses Problem endgültig aus der Welt zu schaffen. Ja, Werner, du sagst das so ironisch und zynisch, aber die Deutschen, die machen beides. Die unterstützen Israel, finanzieren aber auch Projekte im Gazastreifen. Deutsches Geld hat da sehr viel, deutsches Geld, wenn man es so nennen darf, doch wieder Aufbauhilfe geleistet. Das heißt, die sagen einfach, wir machen kaputt, wir bauen noch wieder auf, wir sind überall mit im Geschäft. Das ist am bequemsten, das ist am einfachsten, wir verderben es uns mit keiner Seite. Du kriegst Migräne. Ich wusste alle Kleidergrößen, von deinem Kopf bis zu den Füßen. Und alle Farben, die dir stehen. Ich kann Motorrad fahren, bei Sturm und Nebel segeln. Ich kann sogar kochen, bügeln, nähen und notfalls häkeln. Ich bringe Taubstumme zum Lachen. Ich kann eine ganze Menge Sachen. Doch ich kann nicht machen, dass du mich wieder liebst. Ich war der Fachmann in Sachen Anna, jetzt folg ich dir und ihm wie so ein Spanner. Durch diese mondhelle Nacht, ich seh genau, was ihr macht. Doch alles, was ich weiß, ist, dass ich nichts mehr weiß. Schon zum Ende fast unserer Sendung ein paar Kulturnotizen, ein paar Ankündigungen von kulturellen Events und Ereignissen hier in der Stadt. Zuerst einmal ist Herr Jörg Butgereit in der Stadt und es gibt eine Veranstaltung. Werner, du hast da nähere Informationen, die hat unser Freund Bammel uns übermittelt. Ja, das ist aber erst nächste Woche. Ja. Also Freitag, 30.11. und Samstag. Ja. 12.12. Also, die Information kommt bei uns an über unseren alten Kummel, Bammelkumpel, wollte ich sagen. Und der kann leider nicht selber kommen heute, weil er total im Stress ist, weil er gehört mit zu denen, die diese Horrorvision organisieren. Das wird jetzt zum vierten Mal stattfinden hier in Barcelona, Spanish Trash Film Weekend. Und zwar im Auditorio Les Bases, so glaube ich so ein Centro Civic in der Teide Nummer 20, U-Bahn-Station Villa Piscina, das ist die Linie 5. Und dann gibt's da solche Filme mit Titeln wie Nekromantik, Der Todesking, Gorgo, Inbred, Sipakana, also sogar aus Pakistan, Serie B Film, dann Manborg und so weiter. Wer sich näher dafür interessiert, für diese Geschichten, kann sich das angucken auf www.laoscuraceremonia, also die obskure Zeremonie, alles zusammengeschrieben, laoscuraceremonia.com. Das wird also, wie gesagt, nächsten Freitag sein, am 30. November und einen Tag später am Samstag, den 1.12. Heute Abend schon, wir wissen ja, die Kinoeintrittspreise sind unheimlich raufgegangen, man kann sich's fast nicht mehr leisten, ins Kino zu gehen, aber heute Abend zum Beispiel für 4 Euro im Rahmen dieses Festivals L'Alternative gibt es im CCCB in der Moltentalegre Nummer 5 heute Abend um 19 Uhr ein Film, der heißt Revision von Philipp Schäffner. Der Dokumentarfilm rollt den trotz eines Gerichtsprozesses nie vollständig aufgeklärten Tod von zwei Rumänen auf, die 1992 an der deutsch-polnischen Grenze von Jägern erschossen wurden. Angeblich wurden die Männer mit Wildschweinen verwechselt. Angeblich. Orte, Personen und Erinnerungen verknüpfen sich zu einem fragilen Geflecht aus Versionen und Perspektiven einer europäischen Geschichte. Also das heute Abend, und dann ist nächste Woche noch die letzte Woche von diesem Zyklus Cinema in Temps de Crisi, Kino in Zeiten der Krise, wo es also genau bis zum nächsten Freitag am 30. nochmal Filme aus der ganzen Welt gibt, die sich irgendwie Auseinandersetzungen mit Globalisierung, Auswirkungen der Krise auf die Bevölkerung, und dazu wollen wir ja nächste Woche was machen, da mit Auswirkungen der Krise in Griechenland und in Irland, konkret Merkel und die Krise. Da machen wir dieses Interview dann. Aber es gibt auch zu diesem Thema noch zwei deutsche Filme, zwei Dokumentarfilme. Und wo habe ich das? Der eine heißt zum Beispiel. Auf jeden Brettern, die die Welt bedeuten, saß Tag für Tag, schrieb Reim für Reim. La Gran Venta und Shanghai Fiction. Also zwei Dokumentarfilme, auch noch nächste Woche in der Filmothek. Deutsche Regisseure nähern sich den Verwerfungen einer aus dem Ruder geratenen Globalisierung an. Der große Ausverkauf, der eine, die Folgen rücksichtsloser Privatisierungen an Beispielen aus Großbritannien, Bolivien, Philippinen und Südafrika, und die Shanghai Fiction, ein Film, mischer Gewaltmarsch durch den urbanen Wahnwitz des chinesischen Babels des 21. Jahrhunderts. Wer sich das ganze Programm ansehen will, auf der Website der Filmothek, www.filmotheca.cat. Ich möchte noch gerne nachtragen zu dem Horrorfilmfestival, wo Herr Jörg Buttgereit und sein Hauptdarsteller und Komponist bei der Filmmusiken Hermann Kopp dabei sein werden. Das wird sein im Auditorio Les Bases in der Calle Teide 20, Metro L5, Metro Linie 5, Villa Pica, das ist die U-Bahn-Station hier in Barcelona. Und zwar am Freitag, dem 30.11., das wird nächste Woche sein, um 23 Uhr. Der Todesking. Ab 22.30 Uhr dann Begrüßung durch Sol Charlotte, Jörg Buttgereit, Hermann Kopp und Jan Fangmeier, unser Bammel. Der ist da auch mit in der Jury, wie er mir mitgeteilt hat. Samstag, den 12.12., da werden wir nächste Woche noch weiter drauf eingehen, aber ich sag's schon mal, Nekromantik. Ab 22 Uhr dann Einführung mit Jörg Buttgereit und Hermann Korb. Und dann gibt es ab 18 Uhr die Einführung in den Monsterfilm-Klassiker Gorgo. Wir sagen tschüss, adieu, tschüss Werner, alles Gute, schönes Wochenende. Tschüss, gleichfalls, bis zum nächsten Mal. Tschüss Victoria, mach's gut. Tschüss, ich wünsche allen Hörern noch ein schönes sonniges Wochenende und euch beiden natürlich auch. Danke, adieu. Wir werden diese Sendung ungefähr am Montag in den Podcast stellen und dann wird sie zweimal wiederholt nächste Woche, donnerstags nachts und freitags nachmittags. Ich sage Agur, Yau, Adeo, bis nächste Woche. Tschüss. Und so zieht es aus, so stolz und so selbstbewusst, stellt sich jeden neuen Tag entgegen mit geschwellter Brust. Es fragt auch dann nicht, das Leben verlangt nach der Liebe derer, denen sie es verdankt. Und wer wären wir, dem Leben das zu verwehren und die Welt, die ihre ist, mit unserer Last zu beschweren? Das heißt, die Kraft eines Baums liegt in den Wurzeln und ein Leben nicht zu lieben hieß, die Triebe zu stutzen. Nur sagt man auch, die Liebe ist wie der Vogel, versucht sie einzusperren und sie kommt nie mehr geflogen. Doch gibst du ihr Freiheit, kommt sie immer zurück und auf den Flügeln der Zeit schwingt sie empor ins Licht. Denn wie der Mond das Licht der Sonne nur spiegelt, so spiegelt auch das Leben nur das Licht unserer Liebe.